klassische Gitarre spielen. Noch bevor das erste Mädchen kam und als wir in der Schule waren, rannten wir danach zum Proberaum. Es war das Einzige, das uns keiner nehmen kann. Etwas, das nur uns allein gehört. Wir flogen aus und füllten unser Herz. Mit jedem Lied hielten wir etwas davon fest. Dieses hier ist nur ein kleiner Teil. Doch sie alle zusammen sind ein ganzer Weg. Im Plattenbau wuchsen wir auf. Früh gingen wir von zu Hause fort. Wir hatten immer dieses Bild und ließen vieles dafür außer Acht. Wir wussten damals nicht, wohin die Reise führt und wie sie für uns enden wird. Wir flogen aus und füllten unser Herz. Mit jedem Lied hielten wir etwas davon fest. Dieses hier ist nur ein kleiner Teil. Doch sie alle zusammen sind ein ganzer Weg. Auf dem Weg dorthin, wo vor Jahren alles mal begann. Geh an den Häusern vorbei. Ein Lauwind weht durch die Nacht. Der Mond leuchtet hell, die Laternen scheinen matt. Und ich sehe, dass ich viele Schatten hab. Wir flogen aus und füllten unser Herz. Mit jedem Lied hielten wir etwas davon fest. Dieses hier ist nur ein kleiner Teil. Doch sie alle zusammen sind ein ganzer Weg. Wir flogen aus und füllten unser Herz. Mit jedem Lied hielten wir etwas davon fest. Dieses hier ist nur ein kleiner Teil. Doch sie alle zusammen sind ein ganzer Weg.